vermutet hatte, dass nach dem Freudentaumel des vergangenen Wochenendes nun allein die politische Ernüchterung oder gar Langeweile in der DDR folgen würde, muss sich, zumindest was die Langeweile betrifft, getäuscht sehen. Ernüchterung zwar auf der Sitzung der Volkskammer heute, denn die Abgeordneten rechneten scharf mit der Vergangenheit ab, aber Spannung gleichwohl, denn wenn sich Volksvertreter plötzlich in Demokratie üben müssen, lohnt sich das Hinsehen und Hören. Erster Tagungsordnungspunkt heute Morgen im DDR-Plenum, die Wahl des Volkskammerpräsidenten. Mit Horst Sindermann verlor ein weiterer Funktionär der alten Riege Einfluss an entscheidender Stelle. Gesucht wurde reformfreudigeres Politikerpotenzial und alle hatten für diesen Posten auf den LDPD-Chef Manfred Gerlach getippt. Denn er hatte in den letzten Wochen mit Kritik an der SED-Führung nicht gespart. Die Wahl zum Volkskammerpräsidenten war geheim, auch dies ein Novum. Und sie brachte, da die Zeiten verordneter Einstimmigkeit vorbei sind, im ersten Wahlgang kein eindeutiges Ergebnis. Mit dem zweiten Wahlgang, einer Stichwahl zwischen Manfred Gerlach und dem Vorsitzenden der Bauernpartei, Günther Malleuder, fiel dann die überraschende Entscheidung. Gerlach, Malleuder, Malleuder, Malleuder, Gerlach, Gerlach, Gerlach, Malleuder, Gerlach und der letzte Malleuder. Verehrte Abgeordnete, ich darf im Auftrag des Tagungsleiters Hans Jendretzky das Ergebnis des zweiten Wahlganges mitteilen. 477 Abgeordnete haben einen Stimmzettel entgegengenommen. Das heißt, um mehr als 50% der anwesenden Stimmen zu erreichen, ist die Zahl 239 erforderlich. Für den Abgeordneten Professor Dr. Manfred Gerlach haben 230 Abgeordnete ihre Stimme gegeben. Für den Abgeordneten Dr. Günter Malleuder 246. Eine Stimme ist ungültig. Damit ist mehrheitlich Dr. Günter Malleuder Präsident der Volkskammer der Deutschen Demokraten. Günter Malleuder ist also entgegen aller Erwartungen neuer Volkskammerpräsident der DDR. Aber nicht nur dieses hohe Staatsamt war heute zu vergeben, weit wichtiger noch die Wahl des neuen Ministerpräsidenten. Wir berichten darüber ebenso ausführlich wie über die Debatte in der Volkskammer, die sich bis in den Abend hineinzog. Die Diskussion über die wirtschaftliche Misere der DDR spielte dabei eine große Rolle, dies deshalb auch Thema eines Berichts. Die Demonstrationen in Leipzig heute Abend werden uns beschäftigen und wir berichten über neue deutsch-deutsche Zusammenarbeit in Sachen Umweltschutz. Außerdem der Besuch des Kanzlers in Polen und die Misstöne in seiner Delegation. Zum Tag in Warschau hoffen wir allerdings noch auf das Zustandekommen der Telefonleitung. Zunächst aber der Tag in Ost-Berlin mit der Wahl von Hans Modrow zum neuen Ministerpräsidenten endete die Sitzung der Volkskammer. Darüber und über die Debatte berichten Hans-Jürgen Fink, Peter Kapern und Klaus Machnow. Mit einer Gegenstimme wurde Hans Modrow in offener Abstimmung per Handzeichen am Abend zum neuen Regierungschef der DDR gewählt. Der SED-Politiker aus Dresden, kein Zweifel, ist der Hoffnungsträger weit über die Reihen seiner eigenen Partei hinaus. Aber er übernimmt ein Erbe, das ihn, wie er in einem Interview unmittelbar nach seiner Wahl im DDR-Fernsehen sagte, erschüttert, dessen Ausmaß er selber noch nicht ganz überschaut. Kein Grund also zu reiner Freude und ungetrübtem Optimismus. Ich weiß, dass es eine sehr harte Arbeit sein wird und dass das Amt die Bescheidenheit dessen fordert, der in dieses Amt geht. Und ich glaube, daran liegt zugleich auch ein Stück Kraft, um eine solche Aufgabe erfüllen zu können. Schon an diesem Wochenende will Modrow sein Kabinett vorstellen und seine Regierungserklärung vor der Volkskammer abgeben. Die Situation in der DDR ist nicht so, dass sich die Verantwortlichen eine lange Denkpause leisten könnten. Man braucht eine handlungsfähige Regierung. Nun zunächst eine Regierung einer echten Koalition. Alle Parteien müssen sich bemühen, Vorschläge für diesen Ministerrat zu unterbreiten, um kompetente Leute vorzuschlagen. Das reicht nicht aus, zu bitten, dass man mehr Vertretungen in dieser Regierung hat. Man muss auch dann entsprechend kompetente Leute vorschlagen. Vieles ist anzupacken von dem neuen Regierungschef und dies im Grunde alles auf einmal. Schwerpunkt aber muss sein, die Wirtschaft zu sanieren und zu reformieren. Das Erste, ich unterstütze sehr, was heute von verschiedenen Abgeordneten gesagt worden ist. Das Land muss funktionieren, wir müssen alle fleißig arbeiten. Wo nicht gearbeitet wird, ist am Ende auch keine soziale Politik zu betreiben und ist nicht das zu erreichen, was Menschen erwarten. Das Zweite, wir werden zu bestimmten Maßnahmen gehen, die sehr schnell dazu beitragen, dass Bürokratie und Hemmnisse beseitigt werden, damit die Wirtschaft auch davon frei wird. Und das Dritte, wir werden in Etappen eine Wirtschaftsreform durchzuführen haben, bei der vor allem sehr kompetente Leute einzubeziehen sind. Und ich muss sagen, das Päckchen sozusagen ist bei mir gewiss schon so hoch, wo viele Wissenschaftler Generaldirektoren von Kombinaten ihre Vorschläge unterbreiten. Und eines kann ich, glaube ich, sagen. Kontakte zu Generaldirektoren von Kombinaten und zu kompetenten Leuten in der Wissenschaft muss ich nicht neu aufnehmen. Ich habe in meiner gesamten Arbeit auf diesem Gebiet immer Wissenschaftler an meiner Seite gehabt und auch mit Wirtschaftlern gearbeitet. Und das wird sich nun in neuen Maßstäben und wesentlich vertieft fortsetzen. Doch für den Mann, der aus der Kulturmetropole Dresden jetzt nach Berlin kommt, gibt es nicht die Wirtschaft allein. Wenig ist eigentlich darüber gesprochen worden, dass in unserem Land die Liebe zum Land, mit der Kultur, mit all dem verbunden ist, was dieses Land liebenswert macht. Und ich glaube, auch auf diesem Gebiet ist sehr viel zu tun. Und gerade darin sehe ich auch eine Priorität, die absolut zu beachten ist. Modrow ist der Mann, der in der DDR für den Dialog mit Andersdenkenden steht, mit den Blockparteien ebenso wie mit den Basis- und Bürgerrechtsbewegungen wie das Neue Forum. Und er wirbt zugleich für jene DDR-Bürger, die ihren Staat verlassen haben und jetzt daran denken, in ihre Heimat wieder zurückzukehren. Das Deutsche Rote Kreuz der DDR und der Bundesrepublik haben sich zu solchen Fragen verständigt. Es sind Maßnahmen festgelegt, noch aus der gegenwärtig amtierenden Regierung, sich dieser im Moment genannten Zahl von etwa 10.000 Bürgern so zu stellen, dass sie schnell wieder ihre Heimat finden und dass sie sowohl Heimat im Sinne von Wohnen und Geborgensein wie auch Arbeit an erster Stelle vorfinden können. An den neuen Reisemöglichkeiten für die Menschen in der DDR wird nicht gerüttelt werden. Aber Modrow sieht mit Blick auf die Devisenlage der DDR das Reisen nicht nur mit einem lachenden Auge, sondern auch mit Sorge. Dieses Problem der Reisen ist zunächst, das ist völlig verständlich, ein sozusagen freudiges Ereignis gewesen. Man sah es allen Bürgern an, wenn sie in West-Berlin oder in Hamburg waren oder weiß ich, in welchen anderen Städten mehr. Aber ich glaube, der DDR-Bürger muss dabei auch den Stolz und das Bewusstsein Bürger eines souveränen Staates, eines sozialistischen Landes zu sein, dabei genauso in sich aufnehmen, seine Identität auch gerade bei diesen Begegnungen deutlich und sichtbar machen. Und bewusst muss uns allen sein, wir haben zu Hause mit der Mark der DDR, ich habe das immer gesagt, eine harte Währung, eine gute Währung und niemand soll sie draußen verschleudern und verschenken. Sie fällt auf uns in unangenehmer Weise zurück, wenn wir damit leichtfertig umgehen. Modrow kennt diese Probleme der DDR-Ökonomie aus eigener Erfahrung aus der Zeit vor dem Mauerbau, als er im Süden Berlins arbeitete und lebte an einer offenen Grenze. Jetzt, da er nach Ostberlin wieder zurückkehrt, steht er vor einer ähnlichen Situation. Mit all den Problemen der Devisenspekulation und der daraus resultierenden Gefahr für Inflation und den Ausverkauf der eigenen Wirtschaft. Dieser Komplex dürfte ein Kernproblem sein bei der Begegnung mit Bundeskanzler Helmut Kohl, die, wie er sagte, keine Ewigkeit auf sich warten lassen wird, also noch in diesem Jahr stattfinden dürfte. Auf den Menschen Modrow kommt eine ungeheure Arbeitsbelastung zu. Aber ein Arbeitstag von 14 bis 16 Stunden, so sagt er, ist schon heute das Übliche. Das Einzige, was ich gegenwärtig vermisse, und da muss ich meinen Lebensrhythmus hinbekommen, mir fehlen die dreimal in der Woche schwimmen und die zweimal in der Woche 10 Kilometer laufen. Das war in der letzten Woche nicht möglich. Ich hoffe aber, dass es nach der Regierungsbildung wieder einen normalen Lebensrhythmus auch auf diesem Gebiet gibt. Nur wenige Minuten dauerte die Wahl Modrows zum Regierungschef am Abend eines Tages, an dem in der Volkskammer mit Erfolg die Demokratie von den Abgeordneten geprobt wurde. Dies zeigte sich schon bei der Wahl eines neuen Parlamentspräsidenten. Unter 5 Kandidaten hatten die Abgeordneten zu wählen. Günter Malleuda, Chef der Bauernpartei, konnte sich am Ende in einer Stichwahl knapp gegen seinen liberal-demokratischen Konkurrenten Manfred Gerlach durchsetzen. Dies war aber auch ein Tag, der die politische Abrechnung mit jenen Männern einleitete, welche den sozialistischen deutschen Staat in die Krise geführt haben. Die Debatte im Parlament verfolgte Peter Kaplan. Seit heute hat die DDR ein Parlament. Rund um die Uhr, live übertragen vom Hörfunk und vom Fernsehen, erlebte die Öffentlichkeit mit, wie die Revolution von unten Einzug hielt in das bisher nur formal höchste Staatsorgan. Am Anfang stand die Selbstkritik. Der CDU-Abgeordnete Schneeflug. Sehr verehrte Abgeordnete, ich möchte die Vertrauensfrage heute und hier stellen. Ich habe das Vertrauen meiner Wähler in der Vergangenheit durch eine zu verhaltene Kritik, ja vielfach durch Schweigen an falscher Stelle, nicht gerechtfertigt. Als jüngstes Beispiel will ich die China-Resolution in der Volkskammer nennen. Ich möchte deshalb den Vorschlag bekräftigen, die Legislaturperiode der Volkskammer vorfristig zu beenden, damit unser Volk durch Neuwahlen die Gelegenheit erhält, die höchste Volksvertretung in einer neuen Zusammensetzung zu berufen. Quer durch alle Fraktionen forderten die Redner, dass die Volkskammer in Zukunft nicht mehr Akklamationsorgan sein dürfe. Ohne eingehende Beratung im Plenum und in den Ausschüssen werde kein Gesetz mehr verabschiedet, um nicht wie bisher vor den Wählern etwas rechtfertigen zu müssen, was man eigentlich gar nicht hatte unterstützen wollen. Ein Parlament in Aufbruchstimmung, die eine vollständige Neuorientierung notwendig macht. Professor Stegmann von der Fraktion der Nationaldemokratischen Partei. Deutlich geworden ist mir, dass wir natürlich in manchen Beziehungen nicht Demokratie lernen müssen, aber Parlamentarismus lernen müssen. Es geht schon mit den Abstimmungen der beiden letzten Volkskammertagungen einher. Es geht bis hin zu den Mikrofonen, die wir leider noch nicht im Plenum haben und mit denen es möglich sein muss, auch Anfragen, korrekte Anfragen aus dem Plenum zu stellen. Wir haben natürlich keine Veranlassung, beispielsweise den Bundestag als unseren Vorbild, als unser Vorbild zu bezeichnen. Wir haben, Wir wollen zwar den Austausch von Abordnungen und eine engere Kontaktaufnahme, aber wir wollen etwas anderes. Wir Abgeordneten sind keine Berufspolitiker. Wir sind Vollbeschäftigte, die an der Basis arbeiten. Und ich sage das für mich, ich bin Klinikdirektor, Sektionsdirektor und Vorsitzender einer großen wissenschaftlichen Gesellschaft mit 1400 Mitgliedern, kann deshalb leider auch an dem nächsten Wochenende an dieser Beratung nicht teilnehmen, weil ich mich verpflichtet fühle, meine Zahnärzte in Dresden nicht alleine zu lassen. Nach 8 Stunden dann wurden die geforderten Mikrofone aufgestellt und reichlich genutzt. Fach- und Hochschulminister Böhme musste sich hartnäckige Fragen gefallen lassen, als er seine Verfehlungen allgemein und pauschal mit den Arbeitsbedingungen im Ministerrat begründete. Ich habe gefragt, warum Sie als Minister, und es werden sicher noch mehrere Minister sagen, es waren unmögliche Arbeitszustände im Ministerrat. Ich frage Sie, warum Sie sich nicht mit diesen unmöglichen Zuständen, mit denen Sie nicht einverstanden waren, an uns alle, die gewählten Volksvertreter, wenden. Das ist die Frage. Ich habe darauf geantwortet. Hier sehe ich die Mängel in der Arbeit. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Auch Horst Sindermann, vormals Volkskammerpräsident, sah sich früher undenkbaren Angriffen ausgesetzt. Wir sind zurückgetreten aus das Präsidium der Volkskammer. Und ich wurde heute einige Male kritisiert, wegen Anträgen von Fraktionen, dass ich ein Plenum der Volkskammer nicht einberufen habe. Es war bei der Besonderheit dieser Lage als rutschten 40 Jahre Sozialismus unter unseren Füßen weg. Wenn meine Einschätzung falsch war, dann muss ich kritisiert werden, dass ich die Volkskammer nicht einberufen hatte. Was wir anstrebten, musste sein, sofort Stabilität unseres sozialistischen Staates zu erreichen. Und da war das erste Forderung, die Wahl eines Staatsoberhauptes in einem Staat ohne Staatsoberhaupt muss ins Schwimmen kommen. Ich entschuldige mich ganz offen, vor allen Dingen bei der Freien Deutschen Jugend, und es tut mir weh, dass ich mit Ihnen in Konflikte geraten bin. Aber ich kann gleichzeitig sagen, wenn hier davon gesprochen wurde, dass das Amtsmissbrauch war, was ich getan habe, denn das ist ein so großes Wort. Das kann nicht definiert werden. Ich habe keinen Amtsmissbrauch begangen. Ich habe mein Amt nach bestem Gewissen ausgeführt, wahrscheinlich nicht immer gut, aber ich habe meine Arbeit immer ehrlich getan. Scharfe Attacken auch gegen den Leiter der staatlichen Plankommission, Gerhard Schürer. Er fand allerdings einen anderen Schuldigen für die wirtschaftliche Misere in der DDR. Als langjähriges Mitglied dieser Regierung bedauere ich zutiefst und ich schäme mich auch etwas. Und ich schäme mich auch. Ich bin mir im Klaren, dass nach der Abberufung des Generalsekretärs, Genossen Erich Honecker, und vor allen Dingen auch nach der Abberufung des Genossen Mittag, die ganze Verantwortung für die ökonomischen Fragen auf meiner Schulter liegt. Ich wollte heute nicht davon anfangen, dass ich Vorschläge gemacht habe, schon viel früher die Lage zu ändern. Aber ein Kommentar, der heute gesendet worden ist im Radio, der Schürer hat ja alles mitgemacht, was der Mittag gesagt hat, veranlasst mich doch, wenige Worte dazu zu sagen. Ich habe im Mai vorigen Jahres dem Generalsekretär unserer Partei ein Material mit dringenden Maßnahmen der Änderung der Wirtschaftspolitik vorgelegt, wo ich ihn gebeten habe um eine persönliche Aussprache. Diese persönliche Aussprache fand nicht statt. Ich erinnere mich aber auch, dass mit diesem Material eine Stellungnahme des Sekretärs für Wirtschaft, Genossen Mittag, vorgelegt worden ist, dem Politbüro, mit falschen Anschuldigungen, mit unwahren Behauptungen, mit Halbwahrheiten und mit Verleumdungen. Nicht besser erging es dem heute abgelösten Regierungschef Willi Stoff. Er stand im Kreuzfeuer der Parlamentskritik, weil er für die Abgeordneten zu simple Erklärungen für das Versagen seiner Regierung parat hatte. Auf Nachfrage des neuen Volkskammerpräsidenten Maloida fand auch er dann die wahren Schuldigen. Als Vorsitzender des Ministerrates übernehme ich die politische Verantwortung für all das, wofür die Regierung unter Kritik steht. Ich muss bekennen, dass der Ministerrat und ich als sein Vorsitzender den verfassungsmäßigen Pflichten nicht voll nachgekommen sind. Unsere Kompetenz war bekanntlich wesentlich eingeschränkt. An Anstrengungen des Ministerrates und seiner Organe, die gestellten Aufgaben im Interesse des Volkes zu lösen, hat es jedoch nicht gefehlt. Es war offensichtlich die Frage nach den Ursachen der Einschränkung. Ja. Weiter, noch weitere Fragen. Wer die Einschränkungen zu verantworten hat? Der Vorsitzende des Staatsrates und Generalsekretär der SED und der stellvertretende Vorsitzende des Staatsrates und Mitglied Politbüro Mittag. Und jener Mann, die sei noch hinzugefügt, der mit seinem riesigen Apparat die Menschen in der DDR seit eh und je in Angst und Schrecken hielt, Staatssicherheitsminister Erich Mielke, wurde von der Volkskammer bei seinen Rechtfertigungs- und Beschönigungsversuchen ausgebuht. Ein Untersuchungsausschuss wird eingesetzt, die Generalabrechnung hat begonnen. Wie tief die DDR in die ökonomische Misere geraten ist, dies wurde den Abgeordneten, den meisten gewiss, erst am heutigen Abend klar. Finanzminister Höfner musste eine Art Offenbarungseid ablegen mit dem Eingeständnis, dass der Staat mit über 130 Milliarden Mark verschuldet sei. Und auch was der Leiter der staatlichen Plankommission, Gerhard Schürer, vor dem Parlament offenbarte, gab nicht eben Anlass zu großer Hoffnung. Klaus Machnow dazu. In der Debatte der DDR-Volkskammer schlug der Chef der staatlichen Plankommission, Gerhard Schürer, vor, als ersten Beschluss noch in dieser Woche eine schwerwiegende Sofortmaßnahme zu ergreifen. Sie soll den Betriebs- und Kombinatsleitern etwas Bewegungsfreiheit verschaffen, bevor man den eigentlichen Umbau der Wirtschaft beginnen kann. Ich würde allerdings bitten, einem zuzustimmen, und Hans Motor würde dem zustimmen, dass wir noch in dieser Woche als ersten Beschluss von mir aus, den wir überhaupt machen, die bürokratischen Einschränkungen, die es gibt, abschaffen. Und zwar betrifft das die Außerkraftsetzung aller Plankennziffern, die den inneren Reproduktionsprozess eines Kombinatsdirektors betreffen. Das betrifft zweitens die Außerkraftsetzung der zentralen Monats- und Dekadenplanung. Ich betone der zentralen. Die Kombinate müssen das machen, aber wir machen nicht die zentrale Monats- und Dekadenplanung. Ich schlage drittens vor den Erneuerungspass, der mit die größte Bürokratie im Bereich Wissenschaft und Technik beinhaltet, abzuschaffen. Ich habe auf diese Idee bisher einen einzigen Protest aus der DDR bekommen. Und der Kollege, der diesen Protest geschrieben hat, kann sein Anliegen in den bestehenden Pflichtenheften mit unterbringen. Da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Und ich schlage viertens vor, dass wir die Berichterstattung zum ersten Werktag, die gegenwärtig von allen Betrieben gefordert wird, und die aufgrund der Tatsache, dass sie dann nicht über die Unterlagen der Abrechnung verfügen, nur eine Einschätzung ist, eine schönfärberische Einschätzung, dass wir die abschaffen. Und ich schlage fünftens vor, dass die den Bezirken zur Verfügung stehenden Fonds für Wohnungsbau, Kindergärten, Kaufhallen, für Schulen, in ihre eigene Verantwortung gelegt werden, was sie als erstes für dringend halten und nicht, dass wir für jedes einzelne zentral das vorgeben. Ob mit der von Schürer vorgeschlagenen Abschaffung erheblicher bürokratischer Einschränkungen der Anfang vom Ende der Planwirtschaft eingeleitet ist, wird man heute noch nicht sagen können. Eines aber erscheint klar, als Eingeständnis des Scheiterns des Planwirtschaftssystems der DDR wird man das sicher werden können. Zum Tag in Ostberlin waren das Hans-Jürgen Fink, Peter Kapern und Klaus Machnow. Mehr als 10.000 Menschen demonstrierten heute Abend in Schwerin gegen das Machtmonopol der SED. Und auch in Leipzig gingen die Menschen wieder auf die Straße. Die politischen Forderungen, das zeigt sich damit deutlich, sind nicht allein mit der Öffnung der Grenzen vom Tisch. Aus Leipzig berichtet Hermann Theissen. Wer geglaubt oder befürchtet hatte, nach den Ereignissen des vergangenen Wochenendes werde die Demonstrationsbereitschaft der DDR-Bürger abnehmen, wurde heute Abend in Leipzig eines Besseren belehrt. Wie an den vergangenen Montagen zogen auch heute wieder Hunderttausende durch die Messestadt. Vorher hatten sie die Kirchen überfüllt, so auch die Nikolaikirche, wo die Emanzipationsbewegung in der DDR ihren Ausgangspunkt hatte. Der Gemeindepfarrer gab sich erfreut, dass so viele von ihren Wochenendausflügen in den Westen zurückgekommen sind. Der Theologe Christoph Kähler: 7 Montage zogen die Leipziger um die Stadt und riefen, wir sind das Volk. Dann fiel die Mauer. Wie von selbst. Die Hunderttausenden, die nach den Andachten den Karl-Marx-Platz zwischen Gewandhaus und Oper füllten, machten deutlich, dass sie auch nach der Öffnung der Grenzen das Regieren nicht denen da oben überlassen wollen. Wir sind das Volk, skandierten sie. Auf Transparenten forderten sie freie Wahlen. Das Volk braucht keine SED, aber die SED braucht das Volk, war auf einem Plakat zu lesen. Auf einem anderen, Reisen okay, dennoch SED passé. Teilnehmer nach ihren Motiven zur Demonstration befragt. Ich meine, es hat uns ja alle überrollt, was jetzt passiert ist, mit dieser freien Reisetätigkeit. Das war ja eine der Hauptforderungen. Aber es ist noch nicht alles im Land in Ordnung. Und sicherlich werden die Leute sich weiterhin Gehör verschaffen. Mit dieser Reisefreiheit ist normalerweise der primäre Punkt nicht erreicht. Weil hier gibt es andere wichtigere Dinge zu tun, wie diese Reisefreiheit, dass er erst schon mal im Volk aufwärts geht mit der Wirtschaft und allem. SED, das tut weh! SED, das tut weh! Freie Wahlen! Freie Wahlen! Freie Wahlen! Die Demonstration, mit der die Leipziger deutlich machten, dass ihre Veränderungswünsche noch lange nicht erfüllt sind, war machtvoll und blieb bis zum Ende friedlich. Und das, obwohl die Menschen, als sie am Gebäude der Stadtsicherheit vorbeizogen, keinen Hehl aus ihrem Hass auf die Stasi machten, die sich in ihrem trutzigen Bau verkrochen hatte. Dass alles so friedlich blieb, ist auch Vertretern des Neuen Forums und anderen Basisgruppen zu verdanken, die vor dem Stasi-Gebäude eine Menschenkette gebildet hatten, um aufgebrachte Demonstranten von Übergriffen abzuhalten. Dabei auch Superintendent Johannes Richter von der Thomaskirche. Ich bin froh, dass es so friedfertig abgeht, weil daran außerordentlich viel hängt für die Zukunft. Sollten wir keine ruhige Demonstration haben, dann würde vielleicht manches, was wir jetzt tun, erstickt werden. Und das können wir nicht wünschen. Viele haben ja geglaubt, nach den Ereignissen des letzten Wochenendes, dass es weniger sein würden, die heute Montagabend demonstrieren. Es sind nicht weniger geworden. Womit erklären Sie das? Ja, sicherlich haben die Menschen auch so etwas wie eine politische Reife, sodass sie jetzt versuchen, wirklich den eingeschlagenen Weg noch weiter zu verfolgen, um damit zum Ziel einer Demokratisierung und einer Humanisierung des Lebens zu kommen. Die protestantische Kirche war ja lange Zeit der einzige Hort, in dem oppositionelle Kritiker Platz finden konnten. Müssen Sie diese Rolle heute noch spielen? Ich denke schon, aber sicherlich nicht mehr lange, weil sich die Menschen jetzt artikulieren und weil sie auch ihre eigenen Vorstellungen haben und sich nun auch in verschiedenen Institutionen verbinden können. Die Palette der Forderungen der Demonstranten war vielseitig, aber in einem waren sich alle einig. Am kommenden Montag wollen sie wieder hier sein. Von Leipzig noch einmal zurück nach Ost-Berlin. Nach der Sitzung der DDR-Volkskammer trat heute Abend das SED-Zentralkomitee zu einer Sondersitzung zusammen. Die Basis der Partei hatte einen außerordentlichen Parteitag für Mitte Dezember gefordert. Das ZK wollte darüber heute entscheiden. Vor wenigen Minuten kam die Meldung, Herr Rüdiger in Berlin. Gerd Rüdiger in Berlin, wie sieht die aus? Das Zentralkomitee hat beschlossen, einen außerordentlichen Parteitag abzuhalten, also die Parteikonferenz umzuwandeln, dem Druck der Basis nachzugeben. Das war ja schon ein spannender Prozess, denn am Freitagabend noch, nach Abschluss des dreitägigen ZK-Plenums, hatte SED-Generalsekretär Egon Krenz unter Hinweis auf die Einheit und Geschlossenheit der Partei die Forderung nach einem außerordentlichen Parteitag abgelehnt. Seine Entscheidung hatte nur 48 Stunden Bestand. Samstag Nachmittag sah die Welt schon anders aus. Jetzt hat das ZK beschlossen. Das war offenbar nochmal ein spannender Prozess. Um 20.30 Uhr war es zusammengetreten. Vor einer Stunde berichtete das DDR-Fernsehen live von dort. Die Türen öffneten sich und der Reporter stellte mit Verwunderung fest, dass noch kein Ergebnis vorlag, dass nur eine Pause eingelegt wurde. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass die ZK-Mitglieder sich klar darüber sind, dass ein Parteitag auch personelle Entscheidungen treffen kann, dass unter Umständen die Hälfte derer, die jetzt diesem Parteitag zustimmen mussten, eben unter dem Druck der Basis gegen sich selber gestimmt haben, nämlich auf diesen Parteitag aus dem ZK fliegen können. Danke, Gerd Rüdiger aus Berlin. Umweltschutz, meine Damen und Herren, war für die DDR lange kein Thema. Genauso lange ist die Verschmutzung von Luft und Gewässern im anderen deutschen Staat ein deutsch-deutsches Problem. Mit dem beginnenden Reformprozess in der DDR wird nun offensichtlich auch das Thema Umweltschutz offensiver angepackt. Jedenfalls fand mein Kollege Joachim Horn heraus, dass Bonn und Ost-Berlin hier schon Konkretes verhandeln. Seit kurzem liegen der Bundesregierung Anträge auf 11 weitere gemeinsame Umweltschutzprojekte vor. Sie betreffen wiederum Maßnahmen zur Luftreinhaltung und zum Gewässerschutz. So soll eine Quecksilberrückgewinnungsanlage in Buna künftig bewirken, dass 7 Tonnen weniger dieses Giftes pro Jahr in die Elbe eingeleitet werden. In Dresden will man durch eine Verbrennungsanlage für Klärschlamm demnächst auf die Verwendung der teilweise giftigen Klärschlämme in der Landwirtschaft oder auch das Abkippen in die Elbe verzichten. In Dessau soll eine Kläranlage entstehen, zugleich die Gewinnung von Biogas erprobt werden. Eine weitere Kläranlage mit 3 Reinigungsstufen wurde für die Stadt Wittenberge beantragt. Aber auch Berlin soll von den neuen Projekten profitieren. Bisher leitet zum Beispiel eine Lederfabrik auf DDR-Gebiet im Norden der Stadt ihre Abwässer ungeklärt in den Tegeler See. Ein betriebseigenes Klärwerk aus bundesdeutscher Produktion würde hier Abhilfe schaffen. Ähnlich wie in Magdeburg, wo eine Kokerei ihre schmutzigen Abwässer bis zum heutigen Tage einfach ungeklärt ableitet. Aus bundesdeutscher Sicht besonders erfreulich und zugleich ungewöhnlich ist der Vorschlag der DDR, 5 vollautomatische Messstationen zur Überprüfung der Gewässergüte zu installieren. 3 an der Elbe und je eine an Spree und Havel. Die Daten sollen auch der Bundesrepublik zugänglich sein. Damit hätte man erstmals die Möglichkeit, die Wirkung der geplanten deutsch-deutschen Umweltschutzkooperation im Gewässerbereich objektiv zu überwachen. 2 Projektvorschläge der Ostberliner Regierung zielen auf eine Verbesserung in der Luftreinhaltung. So soll ein Braunkohleveredelungswerk in Espenheim mit einer Rauchgasentschwefelungsanlage ausgerüstet werden. Für ein Heizwerk in Leipzig ist eine 2. Entschwefelungsstufe vorgesehen. Der Reinigungsgrad der Anlage würde damit von 40 auf rund 85% erhöht. Die Bundesregierung prüft derzeit die 11 Projekte, denn entsprechend der bisherigen Marschroute sollten sie Pilotcharakter für die DDR haben, also vergleichbare Maßnahmen in anderen Städten nach sich ziehen. Bei der Finanzierung handelt es sich im Übrigen nicht um reine Geschenke aus der Bundeskasse. Die DDR beteiligt sich an den Kosten. Bei den vorgeschlagenen 11 neuen Projekten könnten auf den Bundeshaushalt Kosten in Höhe von rund 360 Millionen Mark zukommen. Die DDR müsste ihrerseits ca. 670 Millionen Mark aus dem eigenen Staatssäckel beisteuern. Fest steht jedenfalls, dass der Bundesumweltminister den bundesdeutschen Anteil nicht aus seinem kleinen Etat finanzieren kann. Hierfür wird eine besondere Kabinettsentscheidung und die Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages nötig. In Bonn läuft die Überprüfung der DDR Vorschläge auf Hochtouren. Wenn alles klappt, können die neuen Projekte bereits in Kürze unter Dach und Fach sein. Die Kanzlerreise nach Polen, sie steht unter keinem guten Stern. Erst der Streit über ihr Zustandekommen und den Termin an sich, dann der Streit um den Abstecher zum Annaberg, schließlich die Unterbrechung wegen der Entwicklung in der DDR und heute nun ein Streit in der Delegation des Kanzlers. Regierungssprecher Hans Klein hatte mit einer Bemerkung den Groll von Heinz Galinski, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, auf sich gezogen. Friedrich Wilhelm Kramer mit den Einzelheiten. Zunächst war es nur peinlich. Ausgerechnet am Sabbat wollte der Bundeskanzler nach Auschwitz und Birkenau fahren. Jüdische Organisationen protestierten. Heinz Galinski, Vorsitzender des Zentralrates der Juden, wies darauf hin, ihm sei nach den Vorschriften seiner Religion ein solches Gedenken am Sabbat unmöglich. Der Besuch wurde schließlich vom Sonnabend auf den Dienstag verlegt. Einen Tag vor der Fahrt nach Auschwitz und Birkenau kam es in Warschau zum Eklat. Minister Klein hatte von der, so wörtlich, Sensibilität des internationalen Judentums gesprochen und später hinzugefügt, das habe er ganz bewusst gesagt. Bei einer Pressekonferenz reagierte der Regierungssprecher dann äußerst gereizt, als ihm ein Journalist vorhielt, der Begriff stamme doch aus der Sprache des Nationalsozialismus. Minister Klein? Ich käme nicht auf solche absurde Idee. Also muss ich doch schon sagen, Brot ist bei den, also ich will jetzt wirklich nicht in Peinlichkeiten geraten. Also ich muss ja sagen, wenn wir mit diesen sehr sensiblen Fragen in dieser Weise umgehen, dass sofort so etwas unterstellt wird, dann kann ich nur sagen, gute Nacht, dann sind wir sehr weit zurückgeworfen in unseren Bemühungen mit Dingen, die ohnehin kompliziert genug sind, einigermaßen vernünftig und einigermaßen sensibel zu verfahren. Die Formulierung internationales Judentum nahm Klein jedoch zunächst nicht zurück. Als Heinz Galinski von dieser Pressekonferenz erfuhr, war er entsetzt. Das sei Jargon der Nazis, empörte sich der Vorsitzende des Zentralrates der Juden. Galinski weiter. Diese Äußerung erinnert mich an Zeiten, von denen ich glaubte, dass sie endgültig der Vergangenheit angehören. Man findet den Ausdruck heute noch in ausgesprochen rechtsradikalen Blättern, wie zum Beispiel der Nationalzeitung. Internationales Judentum war bislang immer ein Begriff, um uns Juden zu diskriminieren. Und aus diesem Grunde halte ich gerade hier eine Äußerung eines Bundesministers für besonders unangenehm. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass Ausdrücke dieser Art und unglückliche Formulierungen natürlich auch Oberwasser bedeuten für gewisse rechtsradikale Kreise. Der Minister hätte nicht von internationalem Judentum, sondern von jüdischen Organisationen sprechen sollen, empfahl Galinski. Er forderte den Regierungssprecher auf, die unglückliche Formulierung zurückzunehmen. Am Nachmittag trafen sich Klein und Galinski zu einem kurzen Gespräch. Der Minister bedauerte und sagte, er wolle den Begriff nicht mehr benutzen. Galinski meinte, er habe Klein nie etwas unterstellen wollen. Die Sache sei. In dieser Sendung wird das Thema DDR in Brennpunkt im Mittelpunkt stehen. In Ost-Berlin wird über eine Regierungskoalition verhandelt, eine Regierungserklärung. In Bonn und in Berlin gab es zum Thema DDR ebenfalls. Wir schalten natürlich zum Brandenburger Tor und bringen ein Beispiel, wie Glasnost oder als DDR-Variante Pressefreiheit seit kurzem in der DDR zu wirken beginnt. Ungarn hat einen Antrag gestellt, Europaratsmitglied zu werden. Auch dazu ein Beitrag. Und schließlich berichten wir darüber, wie die Länge des Grundwehrdienstes wieder in die Diskussion kommt. Der sprichwörtliche Nabel der Welt, er lässt sich in diesen Tagen leicht lokalisieren, denn er befindet sich im Zentrum Berlins am Brandenburger Tor. Die Zahl der Journalisten, die auf den Fall des wohl symbolträchtigsten Teils der Mauer vor diesem Bauwerk warten, lässt sich kaum mehr überblicken. Henning von Löwies in unseren Übertragungswagen am Brandenburger Tor, die wohl immer wieder auftauchende Frage, natürlich auch jetzt, gibt es denn Informationen, harte Informationen, die verraten, wann es endlich soweit sein wird? Überhaupt keine Informationen, Herr Bank. Die Mauer hier am Brandenburger Tor wankt bis jetzt nicht sogar keinen Zentimeter. Auch der britische Außenminister, der heute Morgen hier war, konnte den historischen Augenblick der Eröffnung des Brandenburger Tores nicht miterleben. Douglas hört meint auf einer Pressekonferenz im Reichstag, die Wiedervereinigung stehe nicht auf der Tagesordnung. In der DDR geht es hier zu tun, nötig sei ein klares Bekenntnis zu freien Wahlen. Zur Grenzöffnung erklärte Hurt. Diese Mauer hier in Berlin sei gebaut worden, um die Menschen einzusperren. Jetzt würden die Menschen die Mauer niederreißen. Das sei ein Grund für Optimismus. Weniger optimistisch sind die Zaungäste, die Mauergäste, die vielen Beobachter, die hier stehen. Frage an junge Leute aus Ost-Berlin. Wie lange steht ihr schon am Brandenburger Tor? Also, wir sind jetzt eine halbe Stunde ungefähr hier, wa? Ja, okay, der aktuelle Kamera gehen wir natürlich kein Interview. Das ist für Deutschlandfunk. Aha, egal. Was ist das für ein Gefühl, von dieser Seite die Mauer zu sehen? Na, toll. Echt toll. Es ist unbegreiflich. Ich hab zu meinem Kamerad gesagt, kneif mich mal. Hätte ich ja nicht träumen lassen, ja, oder? Ich bin 21 Jahre, ich hab zu ihm gesagt, wenn mir das vor 4 Wochen einer gesagt hat, ich hätte ihm Folie gezeichnet, hat gesagt, ist nicht. Wie lange wollt ihr hier bleiben? Na, wir bleiben ungefähr vielleicht noch eine Stunde, aber auf jeden Fall sehen wir vielleicht nicht, dass hier heute Nacht hier gerade oder was passiert, weil unsere Behörden kennen wir eigentlich als sehr langsam in ihren Entscheidungen. Wie sagt man so schön, den kann man beim Laufen die Schuhe besohlen. Den Behörden? Den Behörden, ja. Bei uns, also das ist eine klare Sache. Auch mit den Baumaßnahmen hier noch eine Weile dauern. Ja, und wenn irgendwelche Truppen bewegt werden, die dieses Projekt eben in Angriff nehmen, das dauert auch nochmal eine Ewigkeit. Aber wir gehen davon aus, dass das passiert? Ja, irgendwann sicherlich. Weil das ist so ein politischer Druck vorhanden, auch in der Bevölkerung. Man möchte ja nicht das Symbol eben auch als Grenze überhören kann, ne? Also demnächst Autoverkehr durchs Brandenburger Tor. Nicht jetzt gerade deutsche Einheit, aber das ist ein Symbol für Berlin und dieses Symbol muss natürlich als Grenzübergang genutzt werden. Ne? Ja, wie gesagt, noch ist das Symbol kein Grenzübergang. Um 19 Uhr wird die Berliner Polizei hier im Reichstag eine Pressekonferenz veranstalten, aber sie wird uns wohl kaum mitteilen, wann das Tor endlich aufgeht. Wir bleiben auf Posten am Brandenburger Tor, zurück nach Köln. Direkt vom Brandenburger Tor war das Henning von Löwies. Jenseits des Brandenburger Tores im Ostteil der Stadt laufen derzeit die Vorbereitungen zur nächsten Volkskammersitzung. Morgen am Freitag soll sie beginnen und auch am Samstag weitergehen. Heute bereits verhandelten die SED und der neue Ministerpräsident Hans Motrow einerseits und die sogenannten Blockparteien andererseits. Gegenstand der Gespräche, die Zusammensetzung und Ressortverteilung der neuen Regierungskoalition in Ost-Berlin. Ich bin nun direkt verbunden mit Hans-Jürgen Fink in unserem Berliner Studio. Herr Fink, Spekulationen um Posten und Namen der neuen Regierung gab es den ganzen Tag über. Wissen Sie denn jetzt kurz nach 18 Uhr genaueres? Hans-Jürgen Fink? Ja, meine Damen und Herren, da ist die Leitung wohl nicht ganz zustande gekommen. Wir werden es nachher nochmal versuchen und blicken jetzt nach Bonn. Das zentrale Thema in Bonn war heute die Regierungserklärung des Bundeskanzlers samt anschließender Aussprache. Im Bundestag ging es um die aktuellen Entwicklungen in der DDR, ganz klar, aber auch um die Bilanz der Kanzlerreise nach Polen. Der Tag im Bundestag, Peter Quay berichtet. Anfangs standen die Zeichen auf Harmonie, als Bundeskanzler Helmut Kohl heute seine Regierungserklärung zum Besuch in Polen und zur Lage in der DDR gab. Einigkeit war in Sache und Ton geplant, an der Spitze die Beruhigung der Polen, was die deutsch-polnischen Grenzen betrifft, für die DDR-Zusagen wirtschaftlicher Hilfe einerseits und die Forderung nach freien Wahlen andererseits. Schrittig waren eigentlich nur Nuancen. Der Bundeskanzler nannte die Polenreise einen Erfolg und zog zum Thema DDR die Bilanz. Freiheit war, ist und bleibt der Kern der deutschen Frage. Das heißt vor allem, unsere Landsleute in der DDR müssen selbst entscheiden können, welchen Weg in die Zukunft Sie gehen wollen. Sie haben dabei keinerlei Bewährungen von keiner Seite nötig. Sie wissen selbst am besten, was Sie wollen. Das gilt auch für die Frage der deutschen Einheit und die Frage der Wiedervereinigung. Wer unsere Landsleute nicht bevormunden möchte, der sollte Ihnen jetzt auch nicht einreden, das Beste sei die staatliche Teilung unseres Vaterlandes. Willy Brandt hatte seinen großen Tag, gestand Kohl auch den Erfolg der Polenreise zu, forderte dann aber auch in verbindlichen Worten, dass die Sozialdemokraten und alle gesellschaftlichen Gruppen zusammensitzen müssten, um eine Hilfe für die Staaten im Osten zu koordinieren. Also praktisch den runden Tisch. Aber Sie werden doch die Opposition nicht ausschließen wollen, wenn es um dieses Thema geht. Und man wird das in Wirklichkeit auch nicht können, weil Deutschland, die deutschen Themen dieser Tage keine Kabinettssache mehr sind. Als Dritter der aktiven und früheren Parteivorsitzenden blieb auch CSU-Chef Theo Weigel bei dem verbindlichen Ton. Seine Kritik ging mehr in Richtung DDR, wo er noch Widerstände gegen eine vernünftige Entwicklung sieht. Weigel: Die Bürger der DDR müssen selbst über ihre Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung entscheiden. Aber sie müssen zunächst überhaupt über diese Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung entscheiden können. Und dann bin ich sehr sicher, dass sie sich nicht mehr für das System entscheiden, das ihnen bisher aufoktroyiert wurde. In der Sache scherten nur die Grünen aus. Der Abgeordnete Helmut Lippel warf dem Kanzler Peinlichkeiten in Polen vor, bei den Vorbereitungen mit Annaberg, und meinte auch, Kohl habe bei den Warschauer Führungspolitikern in der Sache der deutsch-polnischen Grenzen eine andere Position eingenommen, als der Bundestag beschlossen habe. Wir haben einen der wichtigsten Beschlüsse dieses Parlaments missachtet. Sie haben das, was in dem Beschluss zusammengefügt war, in seine Teile zerlegt und nur den CDU-Teil zitiert. Das bedeutet, Sie haben nicht für dieses Parlament gesprochen. FDP-Parteichef Otto Graf Lambsdorff erklärte aus einem anderen Blickwinkel, dass es falsch wäre, an den polnischen Grenzen zu deuteln. Desgleichen, meine Damen und Herren, müssen wir gerade jetzt darauf achten, Polen durch unsere Politik nicht erneut Anlass zur Befürchtung in der Grenzfrage zu geben. Es war wichtig und es war richtig, dass der Deutsche Bundestag noch einmal die Unverrückbarkeit der polnischen Westgrenze betont hat. Erst als diese gemeinsame Linie im Verhalten gegenüber der DDR und Polen abgesteckt war, nahm der regierende Bürgermeister Walter Momper seine alte Auseinandersetzung mit dem Bundeskanzler wieder auf. Kohl verpasste die Chancen bei der Hilfe für die DDR. Momper: Angesichts der ökonomischen Zwangslage der DDR ist es mir unverständlich, dass sich die Bundesregierung mit konkreten Kontakten und Kooperationszusagen so schwer tut und seit dem Tag der großen Leipziger Freiheitsdemonstration am 9. November, spätestens seit dem Rücktritt von Herrn Kos am 18. Oktober, in Passivität verharrt. Daraufhin kam es zum heftigen Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Für die CDU griff Generalsekretär Volker Rühe Momper an, warf der SPD vor, als neue Utopie in der DDR einen demokratischen Sozialismus anzusteuern. Rühe: Es gibt nur einen Sozialismus, den realen, und der funktioniert nicht. Doch dann glätteten sich die Wogen wieder. Die letzten Redner der SPD, Ostexperte Egon Bahr und der ehemalige regierende Bürgermeister Dietrich Stolle, riefen wieder zur Gemeinsamkeit auf, so wie es immer geplant war. Aus Bonn berichtete Peter Quay. Auch in West-Berlin befasste sich das Abgeordnetenhaus mit der jüngsten Entwicklung in der Formalia nach wie vor geteilten Stadt. In seiner Regierungserklärung sprach Bürgermeister Walter Momper auch mögliche neue Perspektiven für Berlin an. Platz Krieger fasst den Nachmittag im Berliner Abgeordnetenhaus zusammen. Walter Momper setzt auf Abgrenzung von politischen Überlegungen zur deutschen Wiedervereinigung und kritisiert aktuell die Hilfspolitik der Bundesregierung. Keine Worte, Taten, so die Kurzformel des regierenden Bürgermeisters. Entsprechend gereizt die Reaktion von Oppositionschef Eberhard Diepgen, der nur Willy Brandt von seiner Kritik ausnahm. Diepgen sagte: Meine Damen und Herren, man kann nicht Berlin als ungeteilte Stadt und gleichzeitig zwei deutsche Staaten wollen. Wer zwei deutsche Staaten und ein Berlin will, der will entweder das ganze Berlin in die DDR eingliedern oder will einen neuen, einen dritten deutschen Staat. Das ist die Logik. Das ist die Logik. In beiden Fällen ist das Ziel offensichtlich eine andere Gesellschaftsordnung als die unsere. Das aber, meine Damen und Herren, wollen wir nicht. Wir wollen nicht einen neuen Versuch zum Sozialismus, denn wir wollen unsere Zukunft und die Zukunft der Berliner nicht riskieren. Momper setzt voll auf die Kontroverse mit der Union. Er stellt die Leistungen des Berliner Senats in den Gegensatz zur Bonner Ankündigung. Ja, der regierende Bürgermeister wirft Bonn vor, ohne Konzept für Gespräche mit der DDR zu sein. Die neue Qualität der Zusammenarbeit zwischen Ost und West misst Momper an stadtpolitischen Gemeinsamkeiten, die sich in einer Woche zwischen West- und Ost-Berlin entwickelten. Verknüpfung der Verkehrsnetze, neue Übergänge, Zusammenarbeit der Polizei. Offen ist für Momper dagegen die Frage nach erheblich vereinfachten Besuchsmodalitäten von West-Berlinern im Ostteil der Stadt und der DDR. Dank schuldet die Stadt nach Meinung des regierenden Bürgermeisters den Alliierten und den Initiatoren der Ostpolitik. Er sagte: Nie wieder sollen Staaten sich so feindlich gegenüberstehen wie im Kalten Krieg. Nie wieder soll es solche Grenzen geben in Europa. Wir wollen auch nicht vergessen, dass die Freiheit, die wir jetzt wieder haben, nicht möglich geworden wäre ohne die Standhaftigkeit der alliierten Schutzmächte. Und sie wäre auch nicht möglich geworden, ohne den mutigen Schritt der neuen Ostpolitik, den Willy Brandt und Walter Scheel gewagt haben. Wenn nun die Reise Freiheit sehr schnell zur Normalität werden wird, so heißt das noch lange nicht, dass wir zur Tagesordnung übergehen können. Unsere Arbeit fängt jetzt erst richtig an. Denn die DDR befindet sich im gesellschaftlichen Umbruch und sie braucht unsere Unterstützung.